Unter dem gleichen Mond sind wir traurig und einsam, der Mann in Australien und ich. Wenn der Mond heraufkommt, sagt der Mann: O Mond, Gewächs meiner zärtlichen Wünsche, gepflanzt auf den Feldern der Einsamkeit, Planet der vergeblichen Liebe, warum bin ich allein in diesen warmen Sommernächten? Und ich sage: O Mond, Gestirn der Grausamkeit und des Kalten, Laterne der Wachenden, die niemanden lieben, warum lebe ich nicht in diesen kalten Winternächten? Und der Mond hört uns zu, wie wir singen und weinen, und gleicht einer Medaille aus billigem Gold, wie sie die frommen Schwestern am Halse tragen, wenn sie vom Wallfahren heimkommen.